una versión que siempre hacen de Guantanamera mientras estaba tocando. El cantante se mandó, se tiró de palomita al público. Si lo devuelven, va a seguir cantando. Ahora está cantando otro. Lo escuchan como agitado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Listo, Tenhosen en el Pepsi Music. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüberziehen. Rock and Pop, directo desde Obras. Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlieren. Bei all den Regeln und Gesetzen hier. Oder Verrat, ein Leben zu führen. Das man selber noch respektiert. Auch wenn die Zeichen gerade alle gegen dich stehen.